tu es mir weh, wenn du mir was unterstellst. Denn es hält dein Leben lang, doch ging es diesmal schnell. Ich will nicht, dass es endet, dass ich hasse und verende. Denn am Ende kommt der Streit, dass wir uns nicht mehr erkennen. Baby, bitte bleib locker, du musst mir vertrauen. Denn ich sag dir die Wahrheit, denn du bist meine Frau. Trotzdem kommt der große Streit, den ich gefürchtet hab. Denn wir schreien uns an, dann wird gegenseitig draufgekackt. 2 Tage Ruhe, doch die Liebe ist zäh. Egal wer von uns geht, die Liebe bleibt bestehen. Ich seh, dass wir zusammengehören, immer nur zusammengehören. Und das ist nichts anderes, als wenn wir nicht zusammen wären. Doch was kommt in einsame Tage und Hass? Ich bleibe kalt und schrei, wenn du einen anderen hast. Ich brauch dich, ich brauch dich, bitte Schatz, bleib hier. Ich hab Angst zu verlieren, dass ich alles verliere. Und dann kam die Nacht, wo ich dachte, mein Schatz, ich liege wach und wach und wach. Einsame Tage und die Dreh fangen an zu brennen. Diese einzigste Frage, wie lange wir uns kennen. Dass du nicht merkst, wie es bergab ging die Tage. Ich schlief und lief, ich schrie und schrie mit voller Power. Wie noch nie aus mir raus kam nix, außer eine Träne, Vergangenheit und viel Staub. Und viel Staub. Nun steh ich hier, guck dir tief in die Augen, sag dir was. Meine Beine wie Gummi, rede weiter, zitterkrass. Die Tränen drücken in den Augen, Schmerz, der Druck weicht in mein Kopf. Das Herz ist zerreißt, Einsamkeit mit Zweisamkeit. Was als Glück empfunden wird, ist das Dasein. Viele Tage und auch einsame Tage. Die Seele zerrannt, sie Liebe am Ende. Eine sage ich, warte und warte, vergab und verzieh. Schenkte immer wieder Liebe, zurück kam nicht viel. Zurück kam nicht viel, verdammt, zurück kam nicht viel. Und dann kam die Nacht, wo ich dachte, mein Schatz, ich liege wach und wach und wein mir die Seele aus dem Herz. Und zwar, bitte komm zurück zu mir. Oh, Baby, bitte bleib bei mir, denn du gehörst nur zu mir. Bin am Verzweifeln, die Worte, sie beschreiben diesen Raum, diese Enge, Mann, ich fühle mich jetzt scheiße, diese Frau, die ich liebe. Sie glaubt mir nicht, der Tag, der mich fickt in mein Herz. Rein Stich, was tat ich? Was tat ich dir an? Diese Zeilen, die dich kränken, back, das war nur Fun. Ich weiß, dass es falsch war, sah es so einfach. Was wär, wenn ich lese, bei dir nicht begeistert? Jetzt tut es mir leid, Schatz, ich weiß, es ist zu spät. Ich seh, wie du gehst, es tut mir weh. Guck mir in die Augen, ich versprach nicht zu lügen. Eine Träne fällt zu Boden, könnte ich diesmal lügen. Ich gucke dich an, du bist hast gedrängt. Bitte lass es erklären, mein Blick ist gesenkt. Ich liebe dich, guck dir wieder in die Augen. Ich ging dir nicht fremd, das musst du mir glauben. Und dann kam die Nacht, wo ich dachte, mein Schatz, ich liege wach und wach und wach.